Wem dienen unsere Politiker? Das ist jetzt die Frage, mit der ich mich ein bisschen beschäftigen will. Wem dienen unsere Politiker? Oder genauer gesagt mit der Frage nach dem Dienen der Politiker überhaupt. Warum dienen sie überhaupt eigentlich? Und wem ist in gewisser Weise ja schwer zu sagen. Wir haben den Eindruck, dass sie ja in jedem Falle dienen, aber wir tun uns sehr mit der Frage, wem sie dienen. Wir würden eher sagen, wir wissen eher, wem sie nicht dienen, dem Volk eigentlich, ne? Was sie tun sollten. Aber wir haben den Eindruck, dass sie dem Volk jedenfalls nicht dienen und tun uns schwer mit der Frage, wem sie eigentlich dienen. Es scheint so, dass das Dienen überhaupt so ein Grundprinzip geworden ist, sozusagen unserer Politik nach 1945. Sie dienen irgendwie fremden Herren, sie dienen irgendwelchen Institutionen und Prinzipien, Europa, dem Multikulturalismus, der Globalisierung, der Genderisierung und so weiter. Es geht immer um den Abbau von nationalen Souveränitätsprinzipien, das wissen wir alles. Das ist geradezu ein Staatsziel. Die Selbsteinbindung Deutschlands in die EU, auch die Selbstverkleinerung in verschiedenerlei Hinsicht. Selbstverkleinerung im psychischen Sinne, im moralischen, im demografischen Sinne natürlich auch durch Verzicht auf eine aktive Familienpolitik und so weiter. Es scheint also der Dienst, aber nicht der Dienst am eigenen Volk, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Und es ist aufgrund der ganzen Abstraktion unserer politischen Ordnung auch schwer zu sagen, was eigentlich dahinter steht, wem diese Sache dient, was eigentlich das der Grund dafür ist, sozusagen. Ja. Einige Beispiele vielleicht zunächst mal zum Thema des Abbaus von Souveränitätsprinzipien oder des Abbaus der Umkehr des Dienstes am Volk. Achso, das war runter, genau. So, Wolfgang Schäuble zum Beispiel hat am 14.11.2011 in Frankfurt vor internationalen Bankern gesagt, die Kritiker, die meinen, man müsse eine Konkurrenz zwischen allen Politikbereichen haben, die gehen ja in Wahrheit von dem Regelungsmonopol des Nationalstaates aus. Das war die alte Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt. Mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens seit den zwei Weltkriegen. Und wir in Deutschland sind, so Schäuble, nach dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Und deswegen ist der Versuch, in der europäischen Einigung eine neue Form der Gouvernance zu schaffen, wo es eben nicht eine Ebene gibt, die für alles zuständig ist und dann im Zweifel durch völkerrechtliche Verträge bestimmte Dinge auf andere überträgt, für das 21. Jahrhundert ein sehr viel zukunftsweisender Ansatz als der Rückfall in die Regelungsmonopolstellung des klassischen Nationalstaats vergangener Jahrhunderte. Das heißt also, etwas übersetzt. Zum einen, sehr interessanter Gedanke, nach Mai 45 sei Deutschland überhaupt nicht mehr souverän gewesen. Das ist eine Position, die man sonst eigentlich, von der man dachte, dass man die gar nicht so richtig sagen darf eigentlich. Oder auf einmal geht es jetzt sozusagen. Schäuble selbst sagt das nicht. Ja? Früher war es so, dass es eigentlich, das war ja fast schon mit einem Bein irgendwie so im Zuchthaus stand oder so, wenn man sowas gesagt hat. Nicht, das hieße dann, dass Deutschland kein souveräner Staat gewesen ist, sondern was eigentlich dann? Sondern irgendwie ein Protektorat der Westmächte oder sowas. Ja, das durfte man eigentlich nicht sagen, weil man sagt, das Schäuble selbst. Und zweitens allerdings, jetzt im Gegensatz zu denen, die das früher gesagt haben, das ist gar nicht schlimm, sondern das ist ganz gut eigentlich. Es macht gar nichts, es ist zeitgemäß, es ist sinnvoll eher, man kann nicht von dem klassischen Souveränitätsmodell ausgehen, dass es so, dass so auch nie funktioniert hat und so weiter. Und das, oder das nur Nachteile hatte und so weiter. Heute brauchen wir was anderes. Wir brauchen eben eine nicht mehr dieses Prinzip, wie er sagte, des Regelungsmonopols des Nationalstaates, sondern wir brauchen eine neue Form von Regierung, von Gouvernance, wie er sagt, und so weiter, bei der ein bisschen die Frage ist, was damit gemeint ist eigentlich. Aber es heißt offenbar, dass dann ganz verschiedene Strukturen herrschen und so weiter, die sich halt wechselseitig beeinflussen und so weiter, aber jedenfalls nicht mehr von dem Prinzip unbedingt ausgehen, dass alle Macht, wie es im Grundgesetz eigentlich steht, vom Volke ausgehen soll. Das ist damit ungefähr gemeint. Ganz ähnlich hat sich Steinbrück auch geäußert, 2006 schon in einem Brief an die Vorsitzenden der Föderalismuskommission. Da sagte er, aus meiner Sicht wird man angesichts der bereits erreichten Integrationstiefe innerhalb der EU generell davon ausgehen müssen, dass die Kompetenz zur Harmonisierung von Rechtsvorschriften, die dem Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse und der Herstellung und Wahrung von Rechts- und Wirtschaftseinheit dient, im Prinzip auf die Ebene der EU abgewandert ist. Abgewandert heißt, es hat sich faktisch so entwickelt, aufgrund der bereits erreichten Integrationstiefe. Also es gibt da nicht direkt rechtliche Vorstellungen in dem oder rechtliche Prinzipien, in dem zugrunde liegen, sondern es ist einfach so, das hat sich so entwickelt und jetzt ist es eben so und dann müssen wir da eben weitergehen. So in dem Sinne. Und die Grünen wiederum, auch in ähnlicher Form, in einem Leitantrag zur Europapolitik auf ihrer 33. ordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz von 2011. Dort heißt es, bei Verlagerungen von Kompetenzen auf die europäische Ebene muss das Europäische Parlament mit vollen Kontroll- und Entscheidungsrechten ausgestattet werden. Der Vertrag von Lissabon bietet hierfür die nötige rechtliche Grundlage. Vom Deutschen Bundestag ist hier also gar nicht mehr die Rede, dessen Gesetze übrigens ja auch ja, gar keine so große Rolle mehr spielen oder dessen Kompetenz längst ja eigentlich zu weiten Teilen ja abgegeben ist oder abgewandert ist sozusagen an die supranationalen Organisationen. Bereits im Jahr 2004 hat zum Beispiel der frühere Bundespräsident Herzog ja bekanntlich darauf hingewiesen, dass bereits 84% der Vorschriften oder dass 84% der Gesetze, die vom Bundestag verabschiedet werden, etwas mehr als 84% ihren Ursprung in Vorschriften der Europäischen Union haben, die eigentlich nur noch umgesetzt werden. Mit Blick auf das Grundgesetz, das einer vollständigen Auflösung des Nationalstaats und seiner Hoheitsrechte noch immer im Wege steht, plädieren die Grünen dafür, den Auftrag des Artikels 146 GG ernst zu nehmen und anlässlich der EU-Vertragsreform eine verfassunggebende Versammlung in Deutschland einzuberufen. Im Rahmen einer neuen Verfassung wollen wir damit eine stärkere Integration Deutschlands in der Europäischen Union verankern. Also die Grünen möchten durchaus, dass nach Artikel 146 eine neue Verfassung eingeführt wird, aber jetzt nicht etwa so, wie das ursprünglich mal vorgesehen war, weil das Grundgesetz nur ein Provisorium etwa ist und jetzt dann irgendwann, wenn das deutsche Volk seine Einheit erlangt hat, dann Zeit ist für eine neue Verfassung, sondern dann will man die Gelegenheit nutzen, eine Verfassung zu schaffen, die dann als EU-Verfassung dazu dient, Deutschland generell einzubinden in die EU und letztlich halt die Nationalstaaten aufzulösen, mehr oder weniger, so weit wie möglich. Und da geht man halt schrittweise vor, so im Sinne der Salamitaktik kann man sagen. Man macht immer etwas und dann guckt man, was passiert. So hat das ja der Juncker, dieser Jean-Claude Juncker mal gesagt, nicht wahr? Wir stellen mal in den Raum zunächst mal, gucken, was passiert, warten ab, was für ein Geschrei ist. Und wenn sich dann wieder ein bisschen gelegt hat sozusagen, dann machen wir weiter, dann kommt der nächste Punkt, dann der nächste und so weiter. Das ist ein Prinzip, das man ja allgemein verfolgt. Man fängt meistens an bei Dingen, die allgemein akzeptiert werden können von den meisten Leuten, die auch ganz vernünftig klingen und da geht man immer weiter. Beispiel wäre zum Beispiel, ein ganz anderes Thema jetzt, Beispiel wäre sowas wie, naja, ein Thema wie zum Beispiel Gleichstellungspolitik, Gleichberechtigung der Frau beispielsweise. Niemand hat heute mehr was gegen das, oder längst schon hatte niemand mehr was gegen das Prinzip der Gleichberechtigung. Man fängt an mit einer Sache sozusagen, man liberalisiert etwas, man sagt Gleichstellung von Mann und Frau zum Beispiel, und dann geht man weiter und weiter und weiter. Aber es geht gar nicht um diese eigentliche Sache, sondern es geht eigentlich um ein ganz anderes Projekt. Man will viel mehr erreichen, nicht wahr? Am Ende kommt dann halt die Genderpolitik dabei raus, die wir heute haben und sowas. Und es geht gar nicht mehr um Männer und Frauen und deren Gleichberechtigung. Das nur als Fußnote dazu. Ja. Man möchte also über den Umweg des Artikels 146 erreichen, was man sonst auf andere Weise nicht schaffen würde. Versucht dann dadurch eben halt letztlich den Nationalstaat abzuschaffen. Wie das im Grunde ganz offen zugegeben wird von verschiedenen führenden Politikern. In Deutschland führen wir ja diese Lust am Dienst oder am Dienen fremder Interessen und den Verzicht auf die Formulierung und die Behauptung einer eigenen Identität insgesamt, ja gewöhnlich auf die Niederlage von 1945 zurück, auf die Re-Education, auf 68, auf die Zivilreligion, die dann eingeführt wurde sozusagen, die Zivilreligion des Schuldkultes, die Implementierung des Holocaust als Gründungsmythos der Bundesrepublik, wie Joschka Fischer das mal gesagt hat. Also wir neigen sehr stark dazu, auch ich in meinem kleinen Büchlein dazu, in meinem Kaplagenband, der da hinten liegt, den ich vor ein paar Jahren veröffentlicht habe in der Edition Antaios, neigen wir so ein bisschen als Deutsche durch die eigene nationale Brille dazu, das sehr stark eben auf diese deutsche Thematik alles zu beziehen. Ja. Dass also diese ganzen Probleme, dass wir die haben, eben aufgrund unserer Geschichte und aufgrund von 45 und so weiter. Allerdings müssen wir auch bedenken, dass ja nun in anderen Ländern, in England, in Frankreich, in den skandinavischen Ländern und so weiter, viele Probleme, die wir haben, ja eher noch weiter fortgeschritten sind. Nicht? Sodass es also offenbar eine Agenda liegt, die dem insgesamt zugrunde liegt. Eine Agenda gibt, die dem insgesamt zugrunde liegt und das nicht alles nur mit 45 zu tun hat bei uns. Und um diese Entwicklung nachzuvollziehen, werde ich jetzt zunächst die Dienste, die unsere Politiker leisten, einmal etwas zu erläutern versuchen und anschließend auf die mentalitätsgeschichtlichen Voraussetzungen eingehen, die dem möglicherweise zugrunde liegen. Darum geht es mir dann vor allem, weil diese Sachen, die ich jetzt gleich nochmal kurz zusammenfasse, die kennen wir im Prinzip schon, ja, diese ganzen Dinge, entscheidend sind eher meines Erachtens die mentalitätsgeschichtlichen Voraussetzungen, die dem zugrunde liegen. Und zwar zum einen in Deutschland, und das hat natürlich viel zu tun mit 45 und diesen ganzen Dingen und Re-Education und so weiter, und dann zum anderen aber auch auf der europäischen Ebene. Welche welche Faktoren liegen dieser Entwicklung auf europäischer Ebene zugrunde und wie kompliziert und schwierig ist das eigentlich alles. Also zunächst mal können wir feststellen, wenn wir unsere Politik betrachten, dass es so etwas gibt wie einen Dienst am internationalen Paradigma. Das Internationale ist das Entscheidende, das Globale, das ist immer gut, und alles, was irgendwie national ist oder so, das ist irgendwie immer schlecht. Das ist ja ein Grundprinzip, was wir ja immer sagen. Das wissen wir im Prinzip. Wir stellen uns immer wieder die Frage, oder wir sind nicht ganz im Klaren oft uns darüber, oder wir wissen nicht so recht, oder wir sind uns nicht einig darüber, in der Frage, was sozusagen dahinter steht. Wir wissen nur, die Politiker dienen nicht dem Volk, aber wem dienen sie dann sozusagen nicht? Es gibt dann verschiedene Verschwörungstheorien und so weiter, nicht wahr? Und man hat dann verschiedene Gruppen und so, aber das ist, die dahinter stehen und so weiter. Aber so genau können wir das wahrscheinlich nicht sagen. Wir können nicht sagen, es gibt dann eine kleine Clique sozusagen von Machthabern, die nun hinter allem steht und so weiter, die die Fäden in der Hand hat und so, nicht wahr? Und das läuft dann alles so im Geheimen und so, sondern wir sehen es eigentlich auch ganz offen. Es ist ja gar nicht so geheim alles, wie wir vielleicht meinen. Es scheint, man kann nicht sagen, dass es da eine bestimmte kleine Clique gibt oder so, sondern die Dinge sind relativ bekannt und es gibt eine globalistische Agenda, die dem allen zugrunde liegt und die überall durch exerziert wird. Angela Merkel hat beispielsweise auf der Konferenz Falling Walls, noch ein Zitat, am 9.11.2009 ganz deutlich gesagt, in ihrem etwas komischen Deutsch, eine der spannendsten Fragen, Mauern zu überwinden, wird sein, sind Nationalstaaten bereit und fähig dazu, Kompetenzen an multilaterale Organisationen abzugeben, koste es, was es wolle. Grenzen dienen also nicht als Schutz oder dergleichen, die haben also nicht ihren Sinn, sondern die sind nur trennende Mauern, die irgendwie überwunden werden müssen. So wie die Berliner Mauer oder sowas. Ja, so sind alle Mauern zu verstehen letztlich. Mauern müssen überwunden werden und es gibt ein Primat des Globalen. Das ist alternativlos und es muss um jeden Preis getan werden. Auch Mauern müssen um jeden Preis überwunden werden. Koste es, was es wolle, hat sie ausdrücklich gesagt. Koste es, was es wolle. Und gut, dass es kosten kann, was es wolle, das sehen wir jetzt ja auch an den Debatten natürlich in letzter Zeit, natürlich an diese ganzen Dinge zum ESM und zum Euro, zur Euro-Rettung und so weiter. Es kann alles getan werden, es muss alles getan werden, nicht wahr? Um halt Europa, wie man sagt, halt weiter voranzutreiben und so weiter. Es darf nicht scheitern, Europa identifiziert und so weiter. Also, darum geht es letztlich. Das ist das Entscheidende sozusagen, nicht? Europa, das in erster Linie als Binnenmarkt natürlich nur verstanden wird. Wobei man zwar auch natürlich immer viel, wenn diese europäischen Werte beschworen werden, natürlich viel von Menschenrechten und diesen ganzen Dingen die Rede ist, aber letztlich werden die immer nur insofern verstanden, als sie eben marktkonform sind, sozusagen. Es gibt kein Menschenrecht auf Heimat oder dergleichen, ja, sondern halt Menschenrechte werden rein individuell verstanden und sie müssen immer halt irgendwie mit den Prinzipien von Markt und von Kommerzialisierung und so weiter vereinbar sein. Gibt auch natürlich in dem Zusammenhang auch keinen Konzept oder so, dass irgendwie Europa zugrunde liegt, also insbesondere kein geistiges Konzept oder so. Man hat eher den Eindruck, diese Europäisierung ist eingebunden in die Globalisierung. Es ist also dieses Europa sozusagen, so wie es von den Politikern verstanden wird, ist sozusagen in gewisser Weise ein zufällig ausgeschnittenes Stück Welt, das keine Grenzen kennt, ja, weder geistige noch geografische Grenzen, sondern es kann im Prinzip immer weiter ausgedehnt werden. Man kann auch Nordafrika dazu nehmen oder den Nahen Osten, da wäre auch immer Russland, da könnte alles eintreten sozusagen, nicht? In dem Sinne gibt es also keine Europa-Idee sozusagen, wozu dann ja auch gehören würde, dass man halt sich um gewisse Definitionen bemüht, was dazugehört und was nicht sozusagen, was europäisch ist und was nicht und so. Aber es wird immer offen gehalten. Man redet von europäischen Werten und von Menschenrechten und so weiter. Man beschwört immer universale und globale Werte und so, nicht, die aber im Prinzip überall gelten natürlich. Das gilt auch natürlich, für solche Fragen wie etwa, wenn von Patriotismus die Rede ist oder so, da wird auch ein bisschen was immer zugelassen und dann sagt man, naja, wir dürfen durchaus stolz sein auf das, was wir erreicht haben oder so, nach 45 und dann werden halt dann halt die Dinge genannt, sozusagen, die natürlich nicht irgendwie spezifisch deutsch sind oder so, sondern das, was Deutschland im Prinzip mit allen Ländern verbindet oder so, immer universale Werte, auf das dürfen wir stolz sein oder sowas, nicht wahr? Aber immer, letztlich immer, wie gesagt, immer was Universales. So in dem Sinne. Gut, ja. Es geht immer darum, sozusagen das Nationale abzubauen, Kompetenzen abzugeben, Souveränitätsrechte abzubauen, an internationale Bürokratien, Mauern einzureißen und so weiter. Die Loyalität der Politiker gilt vor allem abstrakten Prinzipien wie der Menschheit, die allerdings nicht die konkrete Menschheit ist, sondern erst eine noch als globales Subjekt in gewisser Weise zu schaffende Menschheit, eine Menschheitsutopie eigentlich. Die konkrete Menschheit, die ist ja nicht aufgrund der unterschiedlichsten Interessen, von denen die Menschen, oder Interessengruppen sozusagen, aufgrund der Nationen, der Kulturen und so weiter, in die die Menschheit zerfällt, gibt es die Menschheit ja nie als Subjekt sozusagen, als Subjekt, das einheitlich handeln kann oder so, sondern es ist eher ein abstraktes Menschheitsprinzip sozusagen, das halt überhaupt noch zu verwirklichen ist, sozusagen ein neuer Mensch letztlich, ein neuer Mensch, der geschaffen werden soll auf der globalen, institutionalisierten Ebene einerseits und andererseits aber natürlich auch in Entsprechung dazu ein neuer Mensch als Individuum, der ebenfalls noch erst durch politisch-soziale Techniken hervorzubringen ist, wie zum Beispiel durch das sogenannte Gender Mainstreaming, was den gleichen Prinzipien letztlich folgt, wie auch die Schaffung sozusagen eines globalen Einheitsmenschen. Es geht ja letztlich immer darum, halt das Natürliche, das Konkrete und so weiter abzubauen, die natürlichen Gegebenheiten, die Teilung des Menschen oder die Art und Weise, dass sich der Mensch eben zeigt als Mann und Frau beispielsweise, dies abzuschaffen sozusagen zugunsten einer Art von, eines Art Homunculus sozusagen, der halt irgendwie alles sein kann, was er will sozusagen, also eben das Geschlechtliche frei verfügbar zu machen und so weiter. Und genauso soll eben auch auf universaler Ebene, auf globaler Ebene alles verfügbar sein, nicht? Jeder kann im Prinzip überall sein. Es soll sowas geben als Fernziel, womöglich sowas wie ein Menschenrecht auf Migration. Jeder kann überall sein. Die Erde ist sozusagen nichts weiter als ein Planet, ja? Eine Kugel sozusagen, auf der alle sich bewegen können, aber nicht die Erde, wie sie sich zusammensetzt aus unterschiedlichen Landschaftsräumen, Kulturräumen und so weiter, in denen halt verschiedene Völker ihren Lebensraum haben und so weiter, das alles nicht, sondern eben halt atomisierte Individuen, die sich auf einem Planeten sozusagen überall bewegen, sozusagen, also rein naturwissenschaftlich, technokratisch und so weiter. Alles, was über den Einzelnen hinausgreift, Volk, Familie, die Religion, die Bindung an irgendetwas, was den Einzelnen umgreift und übersteigert, das soll abgebaut werden und der Mensch soll atomisiert werden, da halt solche Bindungen dem globalistischen Programm letztlich entgegenstehen, sozusagen. Nicht? Es sind ja immer Bindungen, die, in die man hineingeboren ist, die den Einzelnen umgreifen, das Familiäre oder die Religion und so weiter, aufgrund deren der Mensch Widerstand leisten kann gegen solche Entwicklungen, gegen solche Prinzipien. Der atomisierte Mensch, der rein individuelle Mensch und so weiter, der Konsummensch, der macht das nicht. Deswegen baut man eben auch die Nationalstaaten ab, sowohl die verhältnismäßig machtvollen, die den angelsächsischen Staaten als den frühen politischen Trägern der Globalisierung entgegenstehen oder eine Konkurrenz zu diesen darstellen konnten, und nebenbei natürlich auch die weniger machtvollen Staaten, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Ressourcen interessant sind. Vordergründig dient die Einbindung der Staaten in ein demokratisch nicht legitimiertes System von Organisation der Vermeidung von Kriegen. De facto schafft man die Staaten und Völker aber selbst ab, um sie vor dem Krieg zu retten, gleichsam. Also man schafft das, was man retten will, in gewisser Weise selbst ab. Und durch die Hintertür aber möglicherweise schafft man sich dann allerdings die Kriege wieder hinein, sozusagen. Dann nicht mehr allerdings als Kriege zwischen Nationen, sondern als Bürgerkrieg. Dann, wenn dann alle Volksgruppen überall sind, dann haben wir trotzdem wieder Kriege, vielleicht sogar noch schlimmere Kriege, weil die dann halt überall geführt werden und ohne Regeln halt, nicht? Die sind nicht mehr dem klassischen Völkerrecht unterworfen, sondern die toben überall sozusagen, Kulturkriege, ethnische Kriege und so weiter. Das ist zumindest eine Gefahr, die droht, von der wir befürchten müssen, dass sie in 20 Jahren auch in weitaus größerem Maße als jetzt Gestalt angenommen hat. Wenn das, dieses globale Paradigma sich weiter durchgesetzt hat. Wir können im Übrigen auch interessanterweise feststellen, wenn wir die ideologischen Begründungen dieser Entwicklung ansehen, dass dabei der ökonomische Globalismus oder Neoliberalismus, wie wir allgemein sagen, durchaus ja immer wieder auch Hand in Hand geht mit den linken Restbeständen, sozusagen mit den linken ideologischen Restbeständen. Das ergänzt sich ganz gut eigentlich. Man kann beinahe sagen, dass die Linke, die nach dem Fall der Mauer, nach dem Untergang des Sowjetreiches und so weiter irgendwie doch ideologisch heimatlos geworden ist, auch die westliche Linke, dass die sehr schnell umgeschwenkt ist auf den Westen sozusagen, von Ost auf West, und heute in sehr starkem Maße daran arbeitet, sowas wie eine Art ideologische Flankierung der Globalisierung zu leisten. Nicht? Also das eine läuft auf der ökonomischen Ebene ab und so, und das andere läuft auf der eher ideologischen Ebene ab, indem man halt dann von Menschenrechten spricht und von diesen ganzen Dingen und so, die aber letztlich immer diesem globalen Paradigma entsprechen und zuarbeiten sozusagen. Die Linke fand also gleichsam im Globalismus und atomisierten Individualismus dann eine neue geistige Heimat gleichsam. Dazu gehört natürlich auch dann die Implementierung globaler Geschichtsbilder, die als Heilslehren aufgefasst werden und durchgesetzt werden. Geschichte wird etwa als Kampf verstanden um die Durchsetzung globaler Menschenrechte gegen das Böse, also gegen die jeweiligen Schurkenstaaten oder so, die halt dann diesen Zielen entgegenstehen, die reaktionären Widersacher und so weiter, die dann wieder gekämpft werden müssen und so weiter. Und da sind sich im Prinzip ja eigentlich heutzutage alle politischen Richtungen mehr oder weniger einig und es werden ja doch nur relativ marginale Differenzen noch zugelassen sozusagen. Aber die Grundprinzipien sind gleich, die werden von allen geteilt und eine gewisse Opposition dazu wird mittlerweile kaum noch zugelassen. Das wissen wir ja alles im Prinzip, nicht? Also es ist allenfalls so am Rand, wird noch ein bisschen was geduldet, aber eben unter Überwachung und ständiger Bedrohung mit Verbot oder wie auch immer, nicht? Aber in so eine Spielwiese vielleicht noch, teilweise auch zur Kanalisierung, die Unzufriedenheit dann sozusagen einzubinden und gleichsam dazu lässt man auch gewisse Parteien dazu und so, aber man sorgt immer dafür, dass sich da nicht viel entwickeln kann sozusagen, nicht? Und die Grundlinien sind immer klar sozusagen auch. Also es wird viel diskutiert und so weiter, aber das, worüber diskutiert wird, ist alles klar und ernsthafte Alternativen gibt es in dem Sinne nicht. Das ist ungefähr der Befund, wie wir ihn sehen, wie wir ihn auch kennen. Das ist alles nichts Neues. Und jetzt würde ich dazu übergehen, ein paar Gedanken zu entwickeln zu den Voraussetzungen dieser Situation, die wir alle kennen. Also was steht sozusagen hinter diesem Leitgedanken der Selbstabschaffung Deutschlands? Was sind da für Voraussetzungen? Oder für diesen Globalisierungsdienst, wie man sagen könnte, einmal in Deutschland und zum anderen aber auch in Europa, in der europäischen Mentalität überhaupt eigentlich. Man könnte jetzt etwa sprechen von einer, ja, das, was ich jetzt gleich skizziere, von einer kleinen Archäologie des deutschen Obrigkeitsdenkens, das dem zugrunde liegt. Es geht ja immer irgendwie ums Dienen. Es geht ums Dienen, nur halt man könnte fast sagen, da hat sich eigentlich auch dieser Obrigkeitsgeist in gewisser Weise so beibehalten, eigentlich so wie wir so von den Deutschen immer so nachsagen sozusagen. Der hat halt nur heute einen ist beibehalten worden, hat nur andere Herren angenommen sozusagen. Aber letztlich liegt uns das Dienen sehr stark. Wir sind halt sehr, der Deutsche an sich, der ist halt sehr, man sagen, sehr gemütlich und sehr naiv, gutgläubig und so weiter, nicht wahr? Und obrigkeitstreu. Dies hat vielleicht schon damit was zu tun, dass Deutschland traditionell in Europa das Land der Mittellage ist und aufgrund dieser exponierten Mittellage immer schon sehr unterschiedlichen regionalen Einflüssen von allen Seiten ausgesetzt war, sozusagen. Von daher gab es immer natürlich schon in Deutschland die Gefahr der Fremdbeherrschung oder Teile Deutschlands oder des deutschsprachigen Raumes wurden immer fremdbeherrscht. Deutschland war immer trotz seiner Größe ein Spielball fremder Mächte, ein Durchmarschgebiet. Im 30-jährigen Krieg ganz besonders und so weiter, ja, ein Durchmarschgebiet, dem oft auch ein eigenes Volkstum von seinen Nachbarn geradezu abgesprochen wurde, nicht? Wenn etwa meinetwegen in Polen von den Elbslawen in Norddeutschland gesprochen wurde oder wenn halt im Süden und Westen Deutschlands halt vor allem immer heute auch besonders gerne das keltisch-romanische Erbe betont wird und damit immer dann irgendwie das eingebunden wird in andere Kontexte sozusagen. Natürlich gehört das keltische und romanische dazu, aber es wird immer das germanische Erbe, das wird halt heruntergefahren sozusagen und immer andere Bereiche werden besonders betont und so weiter, nicht? Das ist bekannt bis hin dazu, dass man halt sagt, sowas wie eine nationale Identität überhaupt oder eine völkische Identität, germanische Identität, was auch immer, kollektive Identitäten überhaupt, sind eben nur Konstruktionen, wie man heute sagt, denen liegt nichts zugrunde, sozusagen, insbesondere die haben keinen Erfahrungsgehalt, sondern denen liegt nur eine Konstruktion zugrunde und alles, was man irgendwie konstruieren kann, kann man auch anders konstruieren, kann man dekonstruieren, kann man auch abbauen und so weiter, nicht wahr? So in dem Sinne, das ist ja das Grundparadigma dieses Konstruktivismus, der immer auch ein Dekonstruktivismus ist. In Deutschland speziell haben wir, unabhängig von diesen allgemeinen Dingen, außerdem neben dieser Mittellage das Problem natürlich immer auch schon einer Zerrissenheit in einen katholischen, ehemals römischen, könnte man auch sagen, es geht ja ganz weit zurück alles, einen katholischen, ehemals römischen und auch letztlich auf eine eher freie Weise missionierten Teil und einen protestantischen Teil. Der protestantische Teil im Norden und Osten Deutschlands, der ehemals germanisch-slawische, der zwangsweise christianisiert wurde. Ich glaube, dass viele Identitätsprobleme in Deutschland darauf zurückgehen, dass halt immer diese Spaltung, dieses Limes oder sowas, da von Anfang an sozusagen so einen Riss bewirkt haben, sozusagen. Es gibt immer diese beiden Teile und die sind nicht in der Weise zusammengewachsen, so wie meinetwegen in anderen Ländern wie in Frankreich oder so zum Beispiel, wo es auch natürlich diese verschiedenen ja, diese verschiedenen Volkstümer gibt und diese verschiedenen Erdmassen sozusagen, nicht? Aber wir haben immer diesen Riss gehabt, der taucht immer wieder auf, ja? Der taucht auf als Riss zwischen Germanen und Römern oder freien Germanen und Römern und dann später zwischen dem katholischen und dem protestantischen Bereich und so weiter. Und von daher haben wir schon von daher dieses Problem halt irgendwie sowas wie eine nationale Einheit auszubilden und so weiter und die Frage, was nun dazugehört und was nicht und was deutsch ist und was nicht und diese ganzen Dinge, die wir immer, schon immer eigentlich diskutieren, von denen etwa, von dieser Frage hat Friedrich Nietzsche beispielsweise gesagt, dass sie nur ganz, in ganz besonderer Weise typisch ist für die Deutschen sozusagen, nicht? Vielleicht sogar das typisch an den Deutschen, die zentrale Sache, dass sie immer darüber diskutieren, wer sie eigentlich sind und was deutsch ist und so weiter. Eine Frage, die sich jetzt für andere Völker, für Italiener oder Russen oder so, gar nicht so in der Weise stellt. Ich glaube, die Deutschen haben immer Spaß daran, immer so einen Drang, darüber zu diskutieren, was sie selbst, was ihre Identität ausmacht und so weiter. Na jedenfalls, das hat wesentlich was zu tun mit dieser Zerrissenheit, mit diesem Charakter des Durchmarschgebietes und so weiter, mit der geringen Einheit des Reiches im Mittelalter, mit der schwachen Instanz an der Spitze. Und das alles führte dazu, diese konfessionellen Gegensätze und so weiter, diese Zerspaltungen, dass das politische Interesse der Deutschen sich wesentlich darauf richtete, dass Ruhe und Ordnung hergestellt werden. Darum geht es eigentlich. Die Politik soll für Frieden, für Sicherheit, für Ruhe und Ordnung sorgen, nach den endlosen Kriegen und so weiter, vor allem seit dem 30-jährigen Krieg eben. Und es geht nicht so sehr darum, und es hat sich nicht so sehr in Deutschland eine Tradition entwickelt, dass es in der Politik um Teilhabe des Bürgers geht, um demokratische Teilhabe und diese ganzen Dinge, sondern der Staat soll in erster Linie für Ruhe und Ordnung sorgen, das ist die Hauptsache. Und dann ist schon gut, sozusagen. Da liegen die Wurzeln eines spezifischen Obrigkeitsdenkens, das eben von dem Staat in erster Linie Schutz verlangt, ja. Schutz vor innerer und äußerer Gewalt, weniger aber Souveränität, Selbstbestimmung, demokratische Teilhabe und so weiter. Die Inkarnation dieses Staatsbegriffs ist Preußen. Preußen, das nicht auf Ethnizität oder Volkstum beruht in seiner historischen Identität und natürlich auch nicht auf einer halbwegs homogenen Abstammung, auch nicht auf einem historischen Gründungsmythos wie andere Staaten, das natürlich auch keine bestimmte religiöse oder politische oder sonstige Idee zugrunde liegt, sondern das vor allem auf funktionalen Prinzipien beruht. Funktionale Prinzipien wie Recht und Ordnung, Vernunft und Sittlichkeit. Der Staat ist in gewisser Weise mit seiner Administration identisch. Staat zeigt sich im Wesentlichen als Administration und als Militärapparat natürlich auch. Ich meine, Preußen hatte natürlich dieses Problem, dass es natürlich auch in einer sehr exponierten Lage natürlich ist, also gelegen hat, also nach allen Seiten sozusagen offen, immer von mächtigeren Nachbarn umgeben, dadurch halt genötigt war, eben das auszugleichen sozusagen, was eben fehlte an Natur gleichsam, an Identität, an natürlichen Grenzen, an schützenden Bergen oder sowas, nicht wahr? Das musste alles ausgeglichen werden, dann eben durch Verwaltung, durch Militär und so weiter, daher natürlich dann der sogenannte preußische Militarismus und so weiter, musste halt eben das, was von Natur aus nicht da war, diese eigene Schwäche, die musste ausgeglichen werden sozusagen, wenn man sich behaupten wollte. So in dem Sinne. Und das Entscheidende ist eben immer dieses Administrative und so weiter, nicht irgendwie eine andere Identität, die dem reinen politischen und staatlichen zugrunde liegt. Ja, nur eine staatsbürgerliche und keine stammesmäßig regionale Identität. Eine erste große Welle des Nationalgefühls während der Befreiungskriege verebbte in Deutschland in der Restaurationsphase. Und der nationale Aufschwung nach der Reichsgründung blieb doch im Wesentlichen eine Angelegenheit, die von entsprechenden Verbänden, Parteien und Intellektuellen organisiert wurde, nicht aber von unten oder von innen kam. Und es hat immer was Aufgesetztes, es musste immer organisiert werden und so weiter. Aber es wurde eigentlich noch im Bismarckreich und so weiter, da hat man sich ja immer noch eher regional oder konfessionell und so weiter definiert. Und erst eigentlich im Ersten Weltkrieg, so glaube ich, erst im Ersten Weltkrieg kam es wahrscheinlich dann unter dem Erlebnis des, der äußeren Bedrohung und so weiter, dann im Schützengraben und so weiter, dann für viele Menschen, für Millionen, dann zu einer Einheit, die das Konfessionelle, das Regionale, das Stammesmäßige und so weiter überwunden hat. Also so eine Art Einheit sozusagen, die dann erst fühlbar wurde sozusagen, auch in dieser Situation der Bedrohung und der permanenten Lebensgefahr sozusagen. Und diese Aufwallung, wenn man so sagen möchte, der nationalen Identität, die ist aber nun dadurch natürlich, dass sie nun in dieser Kriegssituation stand, dann natürlich in der Situation des verlorenen Krieges, dann behaftet gewesen dann für die nachfolgende Zeit mit dem Stigma der Niederlage. Also da beginnt schon mal so ein Grundproblem sozusagen, dass für das 20. Jahrhundert, dass die Deutschen in dem Augenblick ganz bei sich selbst und sie selbst waren, indem sie sich sozusagen als Besiegte, des Weltkriegs empfunden haben. Also das, dieses Bewusstsein des Besiegtseins und des Einigseins, das hing da zusammen in gewisser Weise. Es kam zu einer tragischen Verschränkung von nationaler Identität und dem Bewusstsein der Niederlage. Damit sind wir jetzt bei dem Problem der Niederlage, beim Niederlagendenken, wie das der Historiker Schievelbusch genannt hat. Darüber habe ich ja dieses kleine Büchlein geschrieben, diesen Kaplakenband. Da knüpfe ich im Wesentlichen an Theorien von Schievelbusch an, versuche das aber dann auf Deutschland anzuwenden. Man kann ungefähr so ganz grob zusammenfassen. Es gibt, bei Schievelbusch und bei anderen gibt es diese Theorie des Niederlagendenkens sozusagen. Dazu gehört, wir gehen ja davon aus, dass in gewisser Weise der Sieger die Geschichte schreibt. Das ist ja so ein zentrales Thema sozusagen. So sagen wir immer gerne, der Sieger schreibt die Geschichte. Aber man kann nun sagen, es ist durchaus zweifelhaft, denn der Sieger schreibt zwar die Geschichte, aber der Verlierer, der ist genötigt, mehr darüber nachzudenken sozusagen, nicht? Der Sieger, der freut sich, der ist stolz, dass er seinen Sieg errungen hat, er ist mit sich selbst zufrieden, sozusagen, nicht? Der hat dann nicht so nötig, alles zu reflektieren und so weiter, ja? Wie der Besiegte, der immer wieder vor der Frage steht, wie es dazu kommen konnte und so weiter, nicht wahr? Und was er bloß falsch gemacht hat und so. Und deswegen zeigte sich, dass dann Verlierer häufig dann nach großen historischen Niederlagen dann an ihrer Identität arbeiten und in gewisser Weise sogar zunächst vielleicht nur ideologisch, später auch politisch, militärisch etc. gestärkt aus der Niederlage hervorgehen. In Deutschland war es so, dass nach 1918 die Deutschen zwar besiegt, demilitarisiert und teilweise deindustrialisiert waren, dass aber die deutsche Identität immer noch ungebrochen war. Man konnte vom Sieger lernen und sich dadurch in gewisser Weise wieder aufrichten. Nicht? Der Besiegte ist genötigt gewesen, zu ergründen, wie es zu seiner Niederlage kam und wie er künftig eine solche Katastrophe verhindern konnte. Er hat dann, also in Deutschland, aber auch vorher schon, wenn man jetzt zurückgeht, etwa auf den Deutsch-Französischen Krieg und so weiter, diese Dinge betrachtet, dann können wir feststellen, dass immer wieder die Besiegten genötigt waren, eben organisatorische, intellektuelle, moralische und sonstige Errungenschaften, auch technologische, soweit es möglich war, technologische und militärische Innovationen des Siegers zu übernehmen. Und diese aber in den Bestand an eigenen identitären Erzählungen, Mythen und Selbstzuschreibungen einzubinden, sozusagen, nicht? Beispiel dafür ist meinetwegen Preußen nach 1806 oder Frankreich nach 1871 und Deutschland schließlich auch eben nach 1918. Da hat man vom Sieger gelernt, preußische Reformen und so weiter, nicht? Man hat vom Sieger vieles, den Sieg des Siegers ausgemacht und begründet hat, hat man übernommen, aber man hat es eben aufs eigene bezogen. Man hat nicht alles übernommen vom Sieger, vom Feind und so weiter, sondern man hat eben halt überlegt, was man davon lernen kann und wie man das eben mit den eigenen Traditionen und mit der eigenen Kultur verbinden kann. Das ist entscheidend für dieses Niederlagendenken nach Wolfgang Schievelbusch. So in dem Sinne, genau. Es gibt also sowas wie, zumindest wenn es produktiv abläuft, gibt es einen Niederlagendiskurs, der intellektuellen und der moralischen Bewältigung der Niederlage gilt. Wenn aus der Frage, wie es dazu nur kommen konnte, eine schöpferische und bestandserhaltende Kraft gewonnen wird, dann muss der Niederlage eine positive Deutung abgerungen werden. Nicht die Niederlage, die kann zum Beispiel in einen Gründungsmythos, in einen neuen Gründungsmythos integriert werden. Nach Wolfgang Schievelbusch grundlegende Niederlagenerzählung des Abendlandes ist die Ilias, nicht wahr? Klar, Troja wurde zerstört, aber es ist was Neues daraus gewachsen sozusagen, nicht? Die Römer haben sich dann nun gerade auf die Trojaner berufen sozusagen in ihrem Nationalepos, nicht wahr? Bei Aeneas und so weiter, auf die Verlierer sozusagen, nicht wahr? Hat man diese Identität aufgegriffen und hat was Neues daraus gemacht, nicht? Also eine Niederlage wurde umgewidmet sozusagen zu einer neuen grundlegenden Idee, nicht? Oder auch im religiösen Sinne, da kann halt eine Niederlage, eine offenkundige Niederlage, auch eine heilsgeschichtliche Dimension einnehmen. Das wäre beispielsweise, gut, der Herr Stadler ist ja noch nicht da, hinterher werden noch ein paar etwas provokante Thesen vielleicht noch kommen, wenn ich nur auf die europäische Entwicklung noch kurz eingehe. Aber geht davon aus, einem Katholiken wie Herrn Stadler wird das nicht gefallen, wahrscheinlich, aber ich gehe mal davon aus, dass es bei der Kreuzigung Jesu ja zunächst mal, dass es ja etwas war, was von seinen Anhängern ja zunächst mal als Katastrophe wahrgenommen wurde, nicht? Was ihn zunächst mal ja widerlegte und so weiter, nicht? Und also, äh, und, und, äh, dass Jesus halt eben wie im Grunde wie ein gewöhnlicher Verbrecher ans Kreuz geschlagen werden konnte. Und man brauchte dann nun aber, um den neuen Geist, der von ihm ausging, aufrechtzuerhalten, irgendwie eine neue Identität, neue Erzählung sozusagen, eine neue Identität musste daran geknüpft werden, eine neue heilsgeschichtliche Dimension, dass man eben sagte, dass nun gerade das, gerade diese Kreuzigung, diese zunächst einmal offenkundige Niederlage, dass die nun aber die Voraussetzung ist für alles, was danach dann kam, nicht? Musste also irgendwie in einem positiven Sinne uminterpretiert werden zur Voraussetzung eben einer Heilsgeschichte. Hinter diesem Grundparadigma sozusagen steht im Grunde das noch ältere Paradigma der Juden, die in gewisser Weise ja auch immer wieder schon, auch in der Antike, ja immer wieder mit verheerenden Niederlagen zu kämpfen hatten, nicht wahr? Und doch immer wieder ihre Identität aufrechterhalten konnten, immer wieder sogar gestärkt eigentlich daraus hervorgingen. Und das hat was zu tun, auch immer mit dem speziellen Niederlagendenken der Juden, dass es ihnen möglich war, halt eben die babylonische Zerstreuung beispielsweise, die Diaspora in der Antike, die Zerstörung des Tempels, all diese ganzen Dinge, dass es ihnen möglich war, das halt in einem positiven Sinne umzuinterpretieren. Die Grundfigur war die, dass man dann sagte, dass die jüdischen Propheten dann sagten, die sagten halt nicht, unser Gott hat uns verlassen oder sowas, ja, unser Gott war nicht schwächer als die anderen Götter, als die Götter der Feinde oder so, sondern der Gott hätte uns schon retten können sozusagen, aber er wollte nicht. Er hat uns ganz bewusst gestraft für unsere Sünden, für unseren Ungehorsam und so weiter. Und deswegen müssen wir jetzt in Zukunft noch gehorsamer sein, noch gläubiger, die Gebote noch radikaler befolgen und so weiter. Dann wird der Gott uns auch wieder aufnehmen sozusagen und weiterführen und so in dem Sinne, ja. Dadurch konnte also trotz der Niederlage die Identität aufrechterhalten werden als Volk und Religionsgemeinschaft und konnte sogar noch gestärkt werden. Freilich natürlich mit diesem negativen Paradigma, dass eben, das ist immer irgendwie was zu tun hat mit Strafe und so weiter, nicht wahr? Gott hat uns gestraft und so weiter. Und das ist sicherlich eine der Voraussetzungen dafür gewesen, dass das Judentum halt diesen großen Erfolg sozusagen trotz seiner tragischen, problematischen Geschichte haben konnte. Und das steht im Gegensatz, kann man noch sagen, im Gegensatz, diese neue religiöse Auffassung, die steht im Gegensatz, ist ein bisschen was, eine Art Sonderweg, kann man sagen, ein geistiger Sonderweg, steht im Gegensatz zum, zum Kontext dessen, was ich mit Reinhard Falter, Philosoph, Freund von mir, so als die Erfahrungsreligion bezeichne, die antiken Erfahrungsreligionen, die jetzt im Gegensatz stehen, meiner Auffassung nach, zu den Glaubensreligionen, zum Christentum, zum Islam und so weiter, nicht wahr? Die Erfahrungsreligionen, die halt auf Naturerfahrung, kosmische Erfahrung, Einbindung in den Kosmos und so weiter beruhen, nicht eben auf Glauben, auf eine heilige Schrift und so weiter, auf die man sich halt beruft. Heilige Schrift, wo einmal alles offenbart worden ist und daran hat man dann zu glauben. So in dem Sinne, zu diesen Erfahrungsreligionen gehörte unter anderem auch die Vorstellung, dass halt, dass in gewisser Weise die Götter der verschiedenen Völker auch im Krieg gegeneinander kämpfen, sozusagen, nicht? Und wenn das eine Volk unterliegt, dann haben sich die Götter in gewisser Weise als die Götter des Volkes oder die Archetypen dieses Volkes oder wie man das auch nennen will, ja, die haben sich sozusagen als schwächer erwiesen als die Götter des anderen Volkes. In gewisser Weise. Das sehen wir recht schön, wenn wir etwa auch in die Ilias wieder denken, ja, dass da ja auch dann bei Homer dann die Götter gegeneinander kämpfen auch, nicht? Das sind auf der einen Seite ist dann halt dann eben, was weiß ich, Ares und Aphrodite und so weiter und auf der anderen Seite sind andere Götter und so. Die Mächtigeren sind auf der Seite der Griechen, ganz klar, und deswegen verlieren die Trojaner dann auch. Nicht so in dem Sinne. Und das ist natürlich, das sind jetzt die gleichen Götter überall, ja, aber wenn es dann auch woanders auftaucht, auch da, wo die Götter im Römischen Reich dann sozusagen als Weltreich, das sind gegen verschiedene Völker kämpft und so weiter, wo ganz verschiedene religiöse Vorstellungen halt dann anzutreffen sind, da führt es dann natürlich dann dazu, dass die eigene Identität untergraben wird natürlich und irgendwann aufgegeben wird, wenn man sieht, wir sind die Besiegten, unsere Götter haben verloren und so weiter, nicht wahr? Wir sind die Götter des Feindes waren mächtiger, also müssen wir die verehren, sozusagen, nicht? Und dann die eigenen Götter, die sind dann allenfalls noch, vielleicht, die werden dann regionalisiert, haben noch rein regionalen Charakter beispielsweise, als Provinzgötter sozusagen, nicht in der Antike, oder sie werden als Manifestationen der anderen Gottheiten sozusagen aufgefasst, werden halt in den Pantheon der siegreichen Völker aufgenommen, so in dem Sinne. Das Judentum, wie gesagt, trat aus diesem Kontext oder aus diesem Grundkonsens der Erfahrungsreligion heraus und hat seine eigene spezifische religiöse Identität unter den Bedingungen der Niederlage und der fortwährenden Katastrophe beibehalten. Um den Preis natürlich einer irgendwo negativen, gebrochenen, gespaltenen Identität, die halt mit Schuld und so weiter zu tun hat, nicht wahr? Interessant in dem Zusammenhang, beispielsweise Oskar Goldberg, ein jüdischer Religionsphilosoph, der sehr stark auch den Polytheismus eigentlich des antiken Judentums hervorgehoben hat, nicht? Also es gibt dann eben nach dessen Auffassung eben halt verschiedene Götter, der verschiedenen Völker und so weiter, die sind immer irgendwie auch im Krieg miteinander und so. Und der jüdische Gott ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass er halt, dass er sich sein Volk sozusagen wählt. Die anderen haben ein natürliches Verhältnis zu ihrem Gott sozusagen, nicht? Als konstruiert, als Art Abstammungsverhältnis. Der jüdische Gott, der ist gleichsam, naja, der hat sich sein Volk erwählt, da ist ein Bund geschlossen worden, also ein abstrakter, kein natürlicher Bezug, sondern ein abstrakter Bezug, und der ist in gewisser Weise landlos. Das ist auch interessant, nicht? Die anderen haben alle ihre Region sozusagen, nicht wahr? Da ist da meinetwegen, was weiß ich, Marduk meinetwegen als Gott der Babylonier oder sowas, nicht wahr? Und sowas, ja, oder was weiß ich, Baal als Gott der Phönizier oder sowas, ja. Und so haben die alle ihren Regionalgott und so weiter, und sind regional verwurzelt, aber eben der jüdische Gott, Yahweh, der hat in dem Sinne keinen, der ist ortlos in gewisser Weise, nicht? Und sucht sich dann sein Volk und so weiter. So in dem Sinne. Das ist eine weite Fußnote sozusagen, nicht? Eine ziemlich weite Fußnote, jetzt müssen wir den Bogen wieder spannen, zurück zu unserem Thema. Was hat all das nun zu tun mit der Frage nach dem dienenden Geist unserer Politiker, mit dem Diensttun und so weiter? Überhaupt, die Antwort darauf liegt darin, dass in all diesen Fällen die Niederlage als Stärkung empfunden oder interpretiert werden konnte. Und selbst nach 1918 war in Deutschland noch eine Neuinterpretation der Niederlage möglich, die eigene Identität nicht angriff sozusagen. Es gab verschiedene Interpretationen. Die berühmte Dolchstoßlegende beispielsweise, die war ja auch ein Versuch, natürlich mit der Niederlage halt umzugehen. Man sagte halt, Deutschland sei im Felde eigentlich unbesiegt, es sei nicht militärisch geschlagen worden, sondern er lag nur irgendwie den Tücken des Inneren, mit dem äußeren Feind verbündeten inneren Feindes und so weiter. Oder man wurde halt von der Übermacht des Gegners, von seinen ökonomischen Ressourcen erdrückt und so weiter. Man war aber eigentlich militärisch besser, aber es waren irgendwie äußere Umstände und vor allem ökonomischer Art, technischer Art und so weiter. Man war aber der moralische Sieger sozusagen. Man konnte sich zum moralischen Sieger erklären. Man war nur äußerlich besiegt. Innerlich war man unbesiegt, man blieb der moralische Sieger. Die eigentliche Identität fand man in der Innerlichkeit, gleichsam in deutscher Innerlichkeit mal wieder. Im Prinzip der Kulturnation, man fasste sich dann wieder als Kulturnation statt Machtstaat auf und so weiter. Man sieht übrigens in Deutschland, wenn man jetzt, das ist ganz interessant als Fußnote, wenn man jetzt das Verhältnis von Deutschland und Frankreich bedenkt im 19. und 20. Jahrhundert, dann stellt man gewisserweise fest, dass es da immer so eine Akzeleration gibt, oder so Alternieren, müsste man sagen, ein Alternieren zwischen einem eher, zwischen einem Gedanken als einem Prinzip der Kulturnation auf der einen Seite und dem Machtstaat auf der anderen Seite. Mal war Deutschland Machtstaat und Frankreich Kulturnation oder umgekehrt sozusagen, ja, je nachdem, wie die Kräfteverhältnisse gerade waren, nicht? Also um 1800, seit Napoleons, da hat man dann sozusagen Frankreich als Machtstaat verstanden, als imperialen Staat und so weiter. Die Deutschen verstanden sich als Kulturnation in der Romantik, im Idealismus und so weiter. Das war dann in der Zeit Bismarcks oder sowas, dann 1870, 71 war das genau umgekehrt. Da war dann Frankreich die Kulturnation sozusagen, auch im Bewusstsein der Deutschen, nicht? So Paris, die Hauptstadt der Kultur sozusagen, nicht wahr? Und Deutschland, das Reich Bismarcks, das war Machtstaat, das war der Staat der Techniker und Soldaten und so weiter und Ingenieure und so in dem Sinne halt, nicht? Und dann 1918 war wieder umgekehrt auf einmal, da war dann wieder Frankreich durchaus als Siegerstaat sozusagen, war Machtstaat und so weiter, ja. Und Deutschland hat sich dann wieder in den 20er Jahren eher als Kulturnation dann wahrgenommen und wieder auf das berufen, was man so als deutsche Innerlichkeit und so weiter bezeichnet. Oder auch auf das sogenannte geheime Deutschland beispielsweise, auch ein Gedanke, der zu der Zeit ja aufkam. Geheime Deutschland, wie es im George-Kreis beispielsweise proklamiert wurde. Hinter diesem Gedanken des geheimen Deutschland steht auch ein Versuch, die Niederlage und die offenkundige Machtlosigkeit Deutschlands zu bewältigen, sozusagen. Man konnte dann sagen, nur das offizielle Deutschland, das hat den Krieg verloren und so weiter. Das offizielle Deutschland, das ist das Bismarck, das wilhelminische Deutschland und so weiter, das ist gescheitert, aber das ist in gewisser Weise auch zu Recht gescheitert, konnte man dann sagen, das eigentliche Deutschland, das geheime Deutschland, das hat überlebt. Nach 45 aber war die Situation nun total anders, wie wir wissen. 45 war eine totale Niederlage, nicht nur im militärischen, politischen und ökonomischen Sinne, sondern auch im moralischen Sinne. Deutschland wurde jetzt verstanden oder verstand sich selbst als widerlegte Nation, wie das Plessner genannt hat. Deutschland war widerlegt, der gesamte deutsche Geist, die deutsche Kultur wurde alles bezogen eben auf die Zeit von 33 bis 45 und Deutschland war insgesamt widerlegt, so hat man gesagt. Und da beginnt dann halt dieser permanente Schulddiskurs sozusagen, nicht? Deutschland ist widerlegt, die deutsche Geschichte ist insgesamt falsch gelaufen sozusagen, nicht? Und so weiter. Man hat sich dann auch durchaus dem charakteristischen Obrigkeitsdenken entsprechend sofort unterworfen sozusagen. Schönes Zeugnis etwa ist das sogenannte Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche. Die waren Oktober 45, ein Jahr vorher, ein gutes Jahr vorher, nicht wahr? Nach dem Attentat vom 20. Juli, nicht wahr? Da hat man noch ganz anders gesprochen und so weiter, nicht wahr? Da hat man gesagt dann, wörtlich habe ich es jetzt nicht beachtet, aber egal, da hat man gesagt, ein Glück, nicht wahr, dass unser Führer gerettet wurde und so weiter, nicht wahr, verbrecherische Elemente haben versucht, ihn zu beseitigen und so weiter, aber Gott hat unseren Führer uns bewahrt und so weiter, nicht wahr, und dann nur ein knappes, ein gutes Jahr später, nicht wahr, hat man dann angefangen, sich einzuüben eben in dieses, in diese Schuld- und Bußrituale und so weiter, nicht wahr, und so schnell hat man da, ja, konnte man da umschwenken. Im Zuge dieser Re-Education, die dann einsetzte, von außen, aber auch von innen sozusagen, schon von innen heraus auch mit vorbereitet, erfolgte dann erstens, wie wir wissen, die Konstruktion eines singulären Verbrechens, das mit keinem anderen Massen- und Völkermord verglichen werden kann und darf vor allem auch. Und zweitens dann die Konstruktion einer Geschichtsteleologie, die auf dieses Verbrechen notwendig hinführt. Nicht also nur die deutsche Politik ist irgendwie gescheitert, das angebliche deutsche Streben nach Großmachtstatus, nach Weltherrschaft und so weiter, sondern bereits der deutsche Geist, der es an sich schon gescheitert und widerlegt, weil er eben auf dies alles hinausläuft, schon seit der Romantik, seit Luther schon und so weiter, das läuft alles darauf hinaus. Das ist ja so ein bisschen so eine Konstruktion, die wir so heute immer noch so haben in den Medien. Die meisten werden zwar sagen, naja, die meisten, die das vertreten, die werden immer das bisschen abschwächen, werden sagen, ganz so kann man das nicht sagen. Natürlich gibt es auch andere Tendenzen und so weiter, aber diese anderen Tendenzen sind meistens immer die, die dann irgendwie auch hinausführen aus Deutschland. Aber alles das, was sozusagen als spezifisch deutsch angesehen wird, das wird dann damit immer verknüpft und so, nicht? Und mehr oder weniger unterschwellig und so weiter, dann immer bezogen auf 33 bis 45. Deutsche Geschichte erscheint als unheilvoller Sonderweg, daher ist eben eine Re-Education nötig gewesen. Und aus dieser folgte dann sozusagen, nachdem sie erfolgreich verlaufen ist, so etwas wie eine gütige Wiederaufnahme, kann man sagen, in den Kreis der zivilisierten Nationen. Also gütige Wiederaufnahme, so in Anführungszeichen, aber so, dass, es ist natürlich auch so, gab ja natürlich verschiedene, wie wir wissen, natürlich da verschiedene, Möglichkeiten sozusagen, die erwogen wurden, wie halt nach 45 mit Deutschland umzugehen ist. Und man hatte natürlich relativ schnell dann gemerkt, dann nach 45, dass halt die totale Deindustrialisierung, das totale Plattmachen sozusagen oder die Sterilisierung aller Deutschen oder sowas oder die Verteilung aller männlichen Deutschen auf so als Arbeitssklaven oder so auf die Nachbarvölker und so, dass all das nicht hilfreich ist, wenn man sozusagen Deutschland ja auch als Verbündeten sozusagen gewinnen will, sozusagen auch als jemand natürlich, der einem natürlich auch was nutzt, von dem man natürlich auch an dem man verdienen kann und so weiter, aber eben den man auch als Verbündeten dann brauchte, weil dann eben der Kalte Krieg aufkam und diese ganzen Dinge, diese Entwicklung, die es halt dann nötig erscheinen lassen, Deutschland eben als Pufferzone und so weiter und die Deutschen als Vasallen dann einzubinden sozusagen, nicht? Und dabei ist es natürlich immer irgendwie klug und geschickt, wenn man einerseits dem Unterworfenen die Hand ausstreckt, also ihn einerseits natürlich ein bisschen deckelt und so, andererseits aber wieder die Hand ausstreckt, nicht? Und gerade immer dieses Hin und Her sozusagen aus einerseits herunterdrücken sozusagen, andererseits wieder aufheben, das erzeugt eine starke Abhängigkeit sozusagen. Das ist das, was allgemein von Menschenführern sozusagen aller Art, auch von charismatischen Menschenführern, so nach Max Weber, von religiösen Menschenführern und so weiter, Leuten wie Mohammed und was weiß ich, von all diesen Leuten immer getan wird sozusagen, nicht wahr? Einerseits, sie halten ihre Jünger sozusagen immer im Unklaren sozusagen, nicht wahr? Sie strafen sie einerseits und ermahnen sie dauernd und so, nicht wahr? Und heben sie dann wieder auf sozusagen, nicht? So in dem Sinne. Sehr schön beschrieben auch so in Erinnerung von Mitgliedern des George-Kreises beispielsweise, aber das führt ja zu weit. Jedenfalls, so hat man das ungefähr gemacht. Einerseits herunterstufen sozusagen, andererseits immer wieder aufheben, um dann den Leuten das Gefühl zu vermitteln, dass man ihnen was Gutes dabei tut, nicht? Dass sie dankbar sein müssen, dass man sie halt wieder aufhebt sozusagen, obwohl sie sich so schwer versündigt haben und so weiter. Und das sind natürlich dann gewisse geistige Voraussetzungen dann gewesen, der Einbindung, die wir dann seitdem schrittweise dann erleben konnten in supranationale Organisationen, in die NATO, die EU, weitere Organisationen und so weiter. Und natürlich, dazu gehört natürlich auch dann die Einbindung der nationalen Eliten, der Politiker und so weiter, die halt dann in entsprechende Gremien aufgenommen werden, schon sehr früh immer, Atlantikbrücken und diese ganzen Sachen, diese ganzen Netzwerke sozusagen, denen man irgendwie angehören muss, wenn man halt in der Politik was werden will in Deutschland. So Leute wie Gutenberg und viele andere, nicht wahr? Die halt irgendwie sind da so typische Beispiele, so, nicht? Die halt dann für sich genommen eigentlich wenig hervorgetreten sind durch irgendwelche Leistungen oder sowas, aber halt gut vernetzt sind und so weiter. Eingebunden werden sozusagen mit den richtigen Werten sozusagen im Geiste der richtigen Werte erzogen werden, ja, und immer einerseits Möglichkeiten bietet dadurch, aber andererseits ihnen natürlich auch andererseits ihm natürlich auch gewisse Grenzen natürlich immer auch setzt, dass es dann immer zeigt, in diese Richtung geht es, da kannst du was werden, aber in diese Richtung nicht und so weiter. Und dann züchtet man sich halt einen Typus heran und so weiter, der halt begabt ist, klug ist, fleißig ist und so weiter, aber auch nicht zu klug und nicht zu widerborstig und so weiter, das ist natürlich auch nicht. Das ist klar, ein bestimmter Typus, der gedeiht dann halt besonders gut, nicht? So in diesen Strukturen sozusagen. Noch wirkungsvoller, da irgendwann unumkehrbar, ist natürlich neben dieser intellektuellen Entwicklung oder intellektuellen Einbindung die demografische Umvolkung durch die Förderung von Masseneinwanderung und deren Darstellung erstens als ökonomische Notwendigkeit und zweitens als kulturelle Bereicherung, drittens auch gelegentlich als Strafe für die Sünden der Vergangenheit und viertens als alternativloses Schicksal. Ziel ist, wie wir schon gesagt haben, wie wir alle wissen, die Fragmentierung der Gesellschaft oder die Fragmentierung der Gemeinschaft zur Gesellschaft, die aus entwurzelten Einzelnen bestehen soll, die nicht mehr eingebunden sind in Familie, Religionsgemeinschaft, die keinen überindividuellen Bezug mehr haben, die sich nicht mehr als Erben von etwas verstehen und auch keine Kinder und Enkel mehr haben, denen sie etwas weitergeben wollen, sondern die halt nur an sich selbst denken, an ihre individuellen Rechte und so weiter, an ihren Konsum, ihr Geld und so weiter, nicht wahr? Die auch ständig immer in Angst leben, dass sie noch weiter heruntergestuft werden, sozusagen, dass sie noch mehr verlieren und so. So in dem Sinne halt, aber gleichzeitig sich als Individuen, als reine Individuen immer verstehen. Auch die Bildung neuer Gemeinschaften, von denen man immer so viel spricht, wie etwa von einem vereinten Europa und so weiter, ist womöglich, wie manche annehmen, wie zum Beispiel kleine Hartlage, auf dem ich mich da stütze, vielleicht gar nicht so erwünscht, wie man immer meint, ja. Weil nämlich neue Gemeinschaften, die etwa auch aus untergegangenen Völkern sozusagen entstehen können, nicht wahr? Das haben wir ja oft schon erlebt, sozusagen, dass durch Völker verschwinden, aber daraus entstehen ja neue Völker sozusagen, nicht? In der Antike oder so einer Völkerwanderungszeit, nicht wahr? Die Deutschen, die Franzosen und so weiter haben sich aus den Resten der entsprechenden antiken Völker dann herausgebildet. Es können neue Großgemeinschaften entstehen, aber das ist auch gar nicht so erwünscht in gewisser Weise. Es ist gar nicht so erwünscht. Es besteht womöglich sogar ein Interesse daran, dass immer alles sozusagen, dass alles in Bewegung bleibt sozusagen. Ja? Man redet zwar viel von neuen Gemeinschaften, aber eigentlich geht es eher darum, alte Gemeinschaften abzubauen. Das ist das Entscheidende. Alte Gemeinschaften, die halt Solidarität der Menschen untereinander bewirken könnten, die werden abgebaut, aber neue sollen gar nicht entstehen. Das ist ganz interessant eigentlich. Es gibt also eine Tendenz immer eher zur Auflösung sozusagen. Die Gesellschaft soll nicht wie im klassischen Totalitarismus eingefroren werden. Das ist ja das Grundprinzip des traditionellen Totalitarismus. Der will einen Zustand schaffen, an dem jetzt Schluss ist sozusagen. Nicht das historische Werden und Entwickeln so aufhören. Nicht wahr? Jetzt ist Schluss sozusagen. Jetzt wird eine Macht zementiert, eine Obrigkeit wird jetzt fixiert und die soll dann bleiben sozusagen. Nicht? Und heute haben wir die Tendenz bei den heute herrschenden Strukturen, dass halt eigentlich immer das alles in Bewegung bleiben soll sozusagen. Nicht wahr? Die Macht stützt sich auf permanente Bewegung, auf Krise, auf Dauerkrise sozusagen, also auf Eurokrise und diese ganzen Dinge. Ja. Die sind also gar nicht, die will man möglicherweise gar nicht heilen und wieder aufheben und so weiter oder lösen und diese Krisen in einen Dauerzustand überführen oder einen Dauerzustand dann auch, ein Dauerzustand, bei dem sich dann wieder neue feste Strukturen, feste Vergemeinschaftungen ausbilden, dann die Macht der Eliten in Frage stellen könnte. Also man will alles immer am Laufen halten, am Kochen haben, nicht wahr? Nur gewisse Machtstrukturen, die sollen natürlich nicht angetastet sein. Also es gibt immer natürlich ein paar Milliardäre beispielsweise oder sowas, ja, um die sich dann so in konzentrischen Kreisen, so beschreibt es etwa kleine Hartlage, in konzentrischen Kreisen dann die verschiedenen Machtstrukturen dann so lagern, nicht wahr? Ganz oben wenige Milliardäre sozusagen, da ist kleine Hartlage durchaus noch ein Linker in gewisser Weise geblieben, nicht wahr? So als die eigentlichen Machthaber sozusagen, und um die lagern sich dann halt dann politische Instanzen und Konzerne und so weiter, die dann schließlich die Medienbetriebe und so weiter, die Medienapparate, die Schulsysteme, Hochschulsysteme und so weiter, der Kulturbetrieb, all das, was halt für die ideologische Stütze sozusagen des ganzen Systems zuständig ist, das lagert sich so in konzentrischen Kreisen um diesen Kern gleichsam, wo halt Machtelite und Geldelite zusammenfallen. Warum ist es nun so schwer, irgendwie einen Ausweg zu finden? Das sind ja alles Dinge, die wir jetzt kennen, mehr oder weniger, und warum tut sich nichts, warum passiert nichts? Das hat natürlich einerseits was zu tun mit der Macht natürlich dieser Verhältnisse und dieser Institutionen, gegen die schwer was getan werden kann, das ist klar. Aber auch natürlich wegen der Diffusität dieser heutigen Machtstruktur. Nicht? Das ist anders als nun im klassischen Totalitarismus, in der DDR beispielsweise, wo man wusste, es gab zwei, es gibt eigentlich nur eine Differenz sozusagen, es gab zwei Strukturen sozusagen. Es gab halt die herrschende Klasse, meinetwegen die Partei oder sowas, und da gab es das Volk sozusagen. Das Volk war weitgehend homogen noch und sowas. Ja? Da stand der herrschenden Klasse gegenüber. Das wusste auch jeder sozusagen, dass es diese Differenz gibt. Ja? Und es war klar, das war halt ein bisschen verlarvt durch Propaganda, aber eigentlich, man hat offiziell, hat man so in einer bestimmten Weise geredet, aber eigentlich wusste man, dass es anders ist. Ja? Man wusste, es gibt diese Differenz zwischen herrschender Klasse und Volk. Heute ist es ja nicht so. Heute haben wir, eben, wie ich das versucht habe zu beschreiben, diese Diffusion sozusagen. Wir haben eben nicht mehr ein homogenes Volk als Gegenpart zur herrschenden Klasse, sondern wir haben unterschiedliche Bevölkerungen und Strukturen und Subsysteme und Identitäten, ja? Leute, die sich über alles Mögliche definieren sozusagen. Das haben wir alles. Und dann halt eben auch dazu dementsprechend natürlich auch wieder eine, naja, eben auch nicht eine Parteiobrigkeit oder sowas, ja, sondern auch wieder so eine merkwürdige Diffusion von herrschenden Strukturen sozusagen, die eben nicht klar ausgemacht werden können in ihrer Identität sozusagen. Wir wissen, dass es gibt irgendwie Machthaber und es gibt irgendwie Reiche und was weiß ich was und sowas, ja, Reiche und Mächtige und so, aber wir können eben nicht eine Clique oder einen Zirkel sozusagen annehmen und sagen, der ist es nun, ja, wie in früheren Zeiten. Man sagen könnte, das ist die Obrigkeit, die muss bekämpft werden, die muss ersetzt werden, ausgetauscht werden. Und dann wird alles gut, ja. Da tun wir uns heute so schwer eben, weil wir die eben nicht so klar definieren können. Und zum anderen natürlich, und das ist jetzt ein wesentlicher Punkt, und damit leite ich jetzt zu dem letzten Teil über, ja. Was ist das? Okay, macht nichts. Zum letzten Teil leite ich da über, nämlich zu der Frage, warum es uns so schwer fällt, auch aus innerlichen eigenen Identitätsgründen sozusagen, nicht nur wegen der Diffusion der Strukturen, sondern auch wegen unserer eigenen gespaltenen Identität. Wegen unserer gebrochenen Identität, wegen unserer Verachtung des eigenen, wie man mit dem Philosophen Frank Lisson, der ein Buch über dieses Thema geschrieben hat, mit diesem Titel die Verachtung des eigenen nennen kann. Nicht? Also Europas gespaltene Identität, woran liegt das eigentlich? Gut, wir haben eben gesagt, Deutschland hat den Krieg verloren, 1945, deswegen natürlich die deutschen Identitätsprobleme, das ist ganz klar. Aber andererseits müssen wir wohl feststellen, da sich ja nun diese ganzen Probleme nicht allein auf Deutschland beziehen, haben wir den Eindruck, dass ja nun ganz Europa eigentlich den Krieg verloren hat, nicht wahr? Auch die Briten und auch die Franzosen, auch die haben den Krieg verloren. Die haben ihre Weltmacht verloren und so weiter. Die haben auch ihr Volkstum, ihre Identität verloren. Die stehen ja nicht besser da als wir, nicht? Das muss man sagen. Die stehen nicht besser und das hat einerseits was zu tun mit dem Ausgang natürlich des Zweiten Weltkriegs, die europäischen Völker oder der Europa überhaupt als Zentrum der Welt gleichsam aufgehoben hat. Und zum anderen aber hat es auch was zu tun mit einer Verachtung des eigenen, die bereits in der europäischen Geistesgeschichte als Grundzug möglicherweise angelegt ist. Und damit werde ich jetzt noch ein paar Gedanken noch in den Raum werfen sozusagen zur europäischen Identität oder zur Gespaltenheit der europäischen Identität, die bereits der deutschen Identität oder der deutschen Identitätsspaltung zugrunde liegt. Und dann können wir darüber vielleicht ein bisschen diskutieren. Das hat sicherlich auch was zu tun mit der religiösen Entwicklung im Abendland, mit dieser merkwürdigen Spaltung von Glauben und Wissen, die wir wohl so in der Form nur im Abendland haben. Das hat wohl was damit zu tun, dass halt die Quellen Europas, sozusagen die geistigen Quellen, eben einerseits in Jerusalem, wie man gesagt hat, andererseits in Athen liegen oder so. Nicht? Es gibt diesen doppelten Ursprung in Christentum und Heidentum. Heidentum jetzt ganz breit verstanden sozusagen. Also einmal natürlich als die Volksreligion sozusagen, die ethnischen Religionen der europäischen Völker. Andererseits aber eben auch das philosophisch-wissenschaftliche Denken, wie es sich bei den Griechen erstmals ausgebildet hat. Und so weiter. Also diese Grundspannung sozusagen zwischen Glauben und Wissen oder auch von Erfahrungsreligion, die meines Erachtens mit Wissenschaft nicht so unvereinbar ist wie der christliche Glaube, und dann eben dem wissenschaftlich-philosophischen Denken. Das ist diese Differenz hat eine Spannung sozusagen immer schon hervorgerufen in der europäischen Identität zwischen Religion und Wissenschaftskultur. Und beides ist ja für uns gleichermaßen notwendig auch. Wir definieren uns ja sehr stark darüber auch, sozusagen über beides sozusagen, nicht wahr? Also einerseits über die religiöse Identität des Abendlandes, da denken wir vor allem an das Christentum, aber gleichzeitig eben auch über diese wissenschaftliche Identität, die halt immer in einem Spannungsverhältnis dazu stand. Möglicherweise, das wäre jetzt eine These von mir, steht dahinter aber ein falsches und reduktionistisches Verständnis sowohl von Religion als auch von Wissenschaft. Die Religion wird dabei als blind zu befolgendes Dogma aufgefasst und die Wissenschaft Die wird als moderne neuzeitliche Naturwissenschaft gewöhnlich so verstanden, dass sie halt der Natur entgegensteht, sozusagen in einer Art Frontstellung sozusagen, nicht? Also wie bei Bacon zum Beispiel, da heißt es dann, der Natur müssen ihre Geheimnisse gleichsam auf dem Folterbett oder so abgerungen, abgepresst werden oder sowas, ja. So wie der, weiß ich, wie bei der Inquisition sozusagen, nicht wahr? Muss durch eine peinliche Befragung müssen eben die Geheimnisse der Natur herausgefoltert werden oder sowas, ja. So in dem Sinne. Also diese Art von Naturverständnis, die halt die Natur halt, verdinglicht natürlich, nur vergegenständlicht und so weiter, nicht wahr? Die halt das Natürliche als Objekt sieht, als ein im Experiment zu isolierendes Objekt und so weiter. Diese ganzen Dinge halt, also dieses spezifische Denken sozusagen, was man so etwa jetzt mit Ludwig Klages beispielsweise auf die Formel vom Geist als Widersacher der Seele jetzt ein bisschen schematisch natürlich bringen kann. Das hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass sich das im Abendland so entwickelt hatte, dass diese Spaltung eben zwischen Glauben und Wissen, zwischen Religion und Wissenschaft so stark werden konnte. Und auf der ethnokulturellen Ebene spiegelt sich diese Spaltung zum Teil dann wieder in der Spaltung Europas, in einen germanisch-protestantischen Teil einerseits und einen romanisch-katholischen Teil andererseits, die man nun beide in der EU zusammenzuzwingen versucht und die sich aber doch irgendwo auch unähnlich sind, möglicherweise, nicht? Man muss bedenken, dass ja darin schon die Römer in gewisser Weise scheiterten, sozusagen, diese beiden Kulturen sozusagen oder deren Vorstufen zusammenzubringen. Neuerdings diskutiert man sogar seit kurzem wieder alternative Konzepte dazu. Kürzlich erst hat der italienische Philosoph Giorgio Agamben beispielsweise in Anknüpfung an den französischen Philosophen Alexandre Courgette vorgeschlagen, dass sich doch eben die Südländer, die romanisch geprägten Länder, doch zu einer eigenen Union sozusagen zusammenschließen können. Wäre dann sozusagen eine neue Auflage, eine verkleinerte Neuauflage des Römischen Reiches sozusagen in der Süd-EU mit Frankreich dann wahrscheinlich Frankreich an der Spitze, wahrscheinlich Frankreich als Führungsmacht, herausgefordert vielleicht durch Italien in gewisser Weise noch und ansonsten Spanien, Portugal, diese kleineren Länder dazu. Das Ganze könnte vielleicht sogar auch global natürlich auch ein Machtfaktor darstellen, wenn man an Südamerika denkt, das ja kulturell natürlich dann auch dann damit verbunden ist und so weiter. Das wäre sozusagen dann so ein Südraum gleichsam, ein lateinisches, neolateinisches Reich oder sowas und dann der Nordraum, dem halt in Deutschland angehören würde, wahrscheinlich als aufgrund der Größe und Wirtschaftskraft dann als Führungsnation, Deutschland, Österreich, die skandinavischen Staaten, die Benelux-Länder, vielleicht auch osteuropäische Staaten noch, die Russland kleineren. Nicht ausklammern. Ja, darüber ist es ein bisschen umstritten natürlich, inwiefern Russland dazugehört natürlich. Die slawischen Länder, die kleineren slawischen Länder, Polen, Tschechien und so, die sicherlich. Bei Russland weiß ich nicht so ganz natürlich. Dann hat man natürlich dann so einen eurasischen Großraum. Das ist das, was halt Leuten wie Dubien beispielsweise, Alexander Dubien vorschwebt und sowas, nicht? Gedanken, die ja auch diskutiert werden, so in vielen Ländern, in Russland beispielsweise, besonders auch in Frankreich, nicht aber in Deutschland natürlich. Das ist auch bezeichnend, dass in Deutschland diese ganzen Dinge, die ja sehr interessant sind, gar nicht diskutiert werden. Allenfalls, den Agamben hat man jetzt ein bisschen erwähnt in den Medien, ja, weil es halt eben sich nur auf die Südländer bezieht, nicht wahr? Aber man könnte jetzt ja sagen, da wird das diskutiert, wie wäre es denn jetzt in Deutschland sozusagen, nicht? Wenn der Süden sich abspaltet sozusagen, nicht wahr? Was ja auch irgendwie seinen Sinn hätte, so als eigener Kulturraum und Sprachraum und so weiter, Wirtschaftsraum, nicht wahr? Mit eigener Finanz- und Wirtschaftskultur, nicht wahr? Wenn der Südraum sich in der Weise abspaltet, was wird denn aus dem Norden sozusagen, nicht wahr? Dann würde aber halt dann naturgemäß natürlich Deutschland eine gewisse, würde man sagen, Dominanz natürlich dann in diesem Raum, in diesem Nordraum sozusagen zufallen, nicht? Und das will man ja nicht und das ist irgendwie ein Problem, sozusagen. Deswegen diskutiert man da auch nicht drüber, über diese ganzen Konzepte. Und es würde halt eben auch, natürlich, zweiter wichtiger Punkt, es würde natürlich diesem globalen Paradigma, das ich vorhin immer wieder angesprochen habe, entgegenlaufen, nicht? Das ist klar, da hätte man nämlich jetzt auf einmal halt dann eine Teilung der Welt möglicherweise in verschiedene Großräume sozusagen, nicht wahr? Einen eurasischen Großraum und einen angelsächsischen und einen, was weiß ich, noch China vielleicht noch und Indien und so weiter, nicht wahr? Und das ist natürlich ein Konzept, das halt diesem Globalismus entgegensteht, nicht? So eine Art Interregionalismus, könnte man sagen. Statt Internationalismus, Interregionalismus. Wobei ich unter Regionen jetzt in dem Zusammenhang jetzt nicht europäische Kleinregionen jetzt verstehe, sondern eher Weltregionen, sozusagen Kulturregionen, so in dem Sinne. So ein Konzept, das mir durchaus interessant erscheint und so weiter. Gut, das dazu. Und jetzt vielleicht noch ein paar Punkte und dann bin ich auch gleich fertig. Ein paar Punkte, wenn man jetzt, wo die Religionsgeschichte habe ich ein bisschen angesprochen und so weiter, innerhalb des Christentums natürlich, das ist ganz klar, also gut, die Spaltung zwischen Katholizismus und Protestantismus ist klar, aber natürlich auch, wenn man noch weitergeht, dann auch in der Struktur etwa des christlichen Denkens schon, ja, diese Spannung etwa zwischen dem Schuldgedanken, zwischen der Erbsünde einerseits und dem Freiheitsgedanken andererseits, den es ja etwa im Islam oder so in der Form gar nicht gibt oder auch in manchen manchen christlichen Konfessionen, im Calvinismus oder so, da hat man das ja so in der Form auch nicht, aber im Katholizismus etwa durchaus diese Emphase des Freiheitsbegriffs einerseits, ja, aber andererseits dann halt dieses Rekurrieren auf die Erbsünde, auf Schuld und so weiter, nicht wahr? Also jetzt mal wegen Frank Lisson zum Beispiel, der meint, dass darin eine wesentliche Ursache liegt, auch für den europäischen Selbsthass sozusagen immer, dass man halt, dass der Mensch sich immer halt irgendwie als schuldig empfindet und so weiter, empfinden soll, sozusagen der europäische Mensch und so weiter, und denken, dass anderen aus europäischen Völkern fremd ist, ja, den Muslimen oder so ist es völlig fremd, sich als schuldhaft oder sowas aufgrund irgendwelcher Sünden oder Erbsünde oder so zu verstehen, nicht? Weil der Europäer ist dann immer in so einer defensiven Lage dadurch sozusagen auch, nicht? Also dies halt nicht Erbsünde und so weiter, Verfallenheit des Menschen und so weiter, seine Sündhaftigkeit, diese ganzen Dinge, nicht? Und so, damit hängt er zusammen, dass der Mensch eigentlich dann, naja, dass er eigentlich nur dann nah bei Gott ist, wenn er leidet und so weiter, nicht? Weil sich im Leiden dann sozusagen dann das eigentlich Menschliche am meisten zeigt und so weiter, und Freude ist negativ, sündhaft und so weiter, nicht wahr? Also irgendwie positive Kraftentfaltung, das ist alles negativ und so weiter. Und dann natürlich der Freiheitsgedanke, der anderen Kulturen auch fremd ist, der impliziert natürlich auch immer die Möglichkeit zu zweifeln, nicht? Ich meine, der Mensch, der frei ist, der kann sich halt für oder gegen Gott entscheiden, nicht wahr? Und immer folgt sozusagen dem, wenn man von dem Glaubensparadigma ausgeht, immer folgt dem Glauben natürlich auch der Zweifel schon auf dem Fuße sozusagen, nicht? Mensch kann sich immer anders entscheiden und so weiter, kann sich dagegen entscheiden. Der ist immer auf das eigene Gewissen zurückverwiesen, auf die kritische Prüfung des eigenen Gewissens im Protestantismus besonders. Und das impliziert natürlich immer auch eine sozusagen, also klar, es hat natürlich einerseits was sehr Positives natürlich, ja, andererseits aber impliziert es dann natürlich auch eine gewisse Zerknirschtheit und diese ganzen Dinge halt, nicht? So eine gewisse Grundtendenz des europäischen Geistes, immer sich zu hinterfragen und alles zu reflektieren und so weiter und immer irgendwie, ja, auf die eigene Schuld abzuheben und so weiter, was dann wieder ins Gegenteil umschlagen kann sozusagen, also auch dann wieder in so eine Art, so ein missionarisches Denken und so weiter oder so eine Selbstüberhebung und diese ganzen Dinge. Also wir sehen also in der europäischen Geistesgeschichte überall gewisse Formen von Gespaltenheit und von Differenzen, die anderen Kulturen wahrscheinlich fremd sind. Und deswegen fällt es uns auch ein bisschen schwer, wenn wir uns fragen, worauf wir uns eigentlich besinnen sollen, sozusagen, wenn wir unsere Identität wieder neu formulieren wollen oder sowas, ja, was eigentlich die Grundlagen dieser Identität sind. Ja. Die einen reden dann immer vom christlichen Abendland, beispielsweise wollen das christliche Abendland gegen die Muslime, beispielsweise gegen die Islamisierung verteidigen. Die anderen wollen ebenfalls sich gegen die Islamisierung vorgehen, aber gerade nicht im Interesse oder im Sinne des christlichen Abendlandes, ja, das ja auch ablehnen sozusagen, ja, sondern im Dienste der westlichen Werte, der liberalen westlichen Werte, der Säkularisierung und so weiter. Nicht so, dass da allenfalls, sagen wir mal, wenn überhaupt, und selbst das ist doch fraglich, taktische Bündnisse zwischen verschiedenen identitären oder rechten oder rechtskonservativen Grundströmungen momentan denkbar sind. Und selbst das ist schon schwierig genug, wenn man diese ganzen Debatten immer denkt, diese ganzen Kämpfe, die da immer stattfinden sozusagen, zwischen diesen ganzen marginalisieren kleinen Grüppchen und Parteien und so weiter, nicht wahr? Und so weiter. Letztes Jahr beispielsweise, nicht wahr, gab es da so eine Debatte, beispielsweise da in Berlin, bei dem Zwischentag, bei der Messe da von der Edition Antaios, nicht wahr? Gab es diese Debatte dann zwischen Karl-Heinz Weißmann und Michael Stürzenberger, nicht? Wo halt dieser Gegensatz halt so aufschien sozusagen, nicht? Was wollen wir eigentlich verteidigen überhaupt oder sowas? Denn wir wissen gar nicht, was ist der eigentliche Gegner? Also selbst das ist noch unklar sozusagen. Sind die Gegner wir selbst sozusagen, ja? Wir selbst, unsere eigene Identität, unsere europäische linke Identität sozusagen, ja? Also so in dem Sinne, ja? Ist das sozusagen, was aus unserer eigenen Kultur heraus erwachsen ist, ja? Also, was ich, 68 und diese ganzen Dinge, die da beschworen werden, ist das der Feind sozusagen, nicht wahr? Ist das unser Problem? Oder sind unsere Probleme halt andere, fremde sozusagen, fremde Religionen, der Islam und so weiter? Diese Dinge sind ja umstritten immer, was damit zu tun hat, dass wir eben uns selbst nicht im Klaren sind, was wir eigentlich wollen und so, nicht? Und was eigentlich unsere eigene europäische Identität ausmacht. Zudem kann sich ja durchaus auch der Multikulturalismus etwa als Vollendung geistiger Projekte des Abendlandes verkaufen, nicht? Etwa eine Art Säkularisierung des christlichen Universalismus stellt er natürlich in gewisser Weise dar. Er kann sich als aufklärerisch rationale Weltzivilisation darstellen, die schon im Hellenismus angelegt ist. Als ethischer Humanismus kann er sich darstellen und so weiter. Das sind ja alles Gedankengänge, die bereits im Abendland ja angelegt sind, und die nicht nur dessen Negation darstellen, wie wir immer sagen, nicht? Die Konservativen sagen immer, das ist immer so ein Gegensatz, das christliche Abendland wird abgeschafft und so weiter, nicht wahr? Aber diese ganzen Tendenzen zum Multikulturalismus und so weiter, die sind ja schon im christlichen Universalismus etwa angelegt, der ja keine spezifisch europäische Angelegenheit gewesen ist. So in diesem Sinne. Kleines Schlusswort, wir haben also ein Grundproblem, das mit unserer europäischen Identität, mit dieser Gespaltenheit, mit diesen verschiedenen Kulturen, die halt in Europa immer schon zusammenlaufen, Damit haben wir sozusagen ein Grundproblem, das einerseits eben die Stärke Europas natürlich ausmacht, diese Spannung sozusagen zwischen Glauben und Wissen zunächst mal, die ich vorhin erwähnt habe, das ist natürlich ganz klar ein Motor, der die Entwicklung Europas immer angetrieben hat, ja, den europäischen Geist angetrieben und befeuert hat, aber andererseits macht es gleichzeitig unsere Schwäche aus, dass wir uns nie mit dem genug sind, was wir sind sozusagen, wir bescheiden uns nie mit dem, was wir haben, wir wollen immer über uns hinausstreben und deswegen haben wir irgendwie auch eine, deswegen ja, empfinden wir uns immer als ungenügend und haben gleichzeitig eine schwache Identität und daran leiden wir. Und das ist sicherlich eine Grundvoraussetzung auch für die ganzen negativen Entwicklungen, wie ich sie im ersten Teil beschrieben habe. Also bei der Frage, wem dienen unsere Politiker und warum dienen sie überhaupt und warum dienen sie nicht uns? So in dem Sinne, ja. Dankeschön.